Existenz. Was bedeutet das schon? Ich lebe mein Leben so gut ich kann. Die Vergangenheit ist nun Teil meiner Zukunft. Existenz lässt sich nicht kontrollieren. Die Gegenwart lässt sich nicht kontrollieren. Die Vergangenheit ist schon Existenz. Die Vergangenheit ist schon Existenz. Ich will nicht kontrollieren. Was bedeutet das schon? Ich lebe mein Leben so gut ich kann. Die Vergangenheit ist nun Teil meiner Zukunft. Die Gegenwart lässt sich nicht kontrollieren.